Den Scheiß, den ich hier bringe, ist mein Hobby, Hobby. Seit Tag 1 war schon immer nur mein Hobby, Hobby. Heute ist es mein Beruf, doch bleibt mein Hobby, Hobby. Ich bin da, wie gesagt, wirklich alles, Bruder, Bab. Den Scheiß, den ich hier bringe, ist mein Hobby, Hobby. Seit Tag 1 war schon immer nur mein Hobby, Hobby. Heute ist es mein Beruf, doch bleibt mein Hobby, Hobby. Ich bin da, wie gesagt, wirklich alles, Bruder, Bab. Mein Baller wieder Platz für ne Milli, weiß ich, bin die Kick, Fick, Mistigi. Brett er wieder Rapper weg, Bruder. Ist der Mer wieder, kommt Test im Akku, die Hand überall. Überfall gibt's wieder Marti, Jana, Parakis, will eine Visa Card. NS Berat, zerfickt mal wieder Lagen, Digga will Broly um die Gold tragen. Ja, ich bin von unten gekommen, du bist ja jetzt bin ich in Form. Gibt Leute, die gar nicht geglaubt haben, dass dieser Meru jetzt endlich der Bomb. Bam. Doch ich gebe ein Fick auf alle Hater, Digga. Ja, sie wissen, meine Flows waren schon immer Kinder. Bam. Den Scheiß, den ich hier bringe, ist mein Hobby, Hobby. Seit Tag 1 war schon immer nur mein Hobby, Hobby. Heute ist es mein Beruf, doch bleibt mein Hobby, Hobby. Ich bin da, wie gesagt, wirklich alles, Bruder, Bam. Den Scheiß, den ich hier bringe, ist mein Hobby, Hobby. Seit Tag 1 war schon immer nur mein Hobby, Hobby. Heute ist es mein Beruf, doch bleibt mein Hobby, Hobby. Ich bin da, wie gesagt, wirklich alles, Bruder, Bam. Folge mein Homie, Dodi vorne im Sixer. Dieser Wichser findet nix, Mann, viele Klicks da. Weil wenn du Kick fick, die Chicks, die für die Klicks hast. Digga, mix mal dein Jackie Cola und rauch dein Blueberry locker. Dein Label Rocker, also sei du lieber leise. Denn ich weiß es, so wie Mike Tyson. Mero, Mero kennt jeder, fick Hater, so wie Neymar. Zähl ich Para, Lila, Tamam, Vermi, Ballern. In meinem Haus will ich ein Hammer. Bam, bam, mache alles für die Family, du weißt. Und wenn der Mero rappt, wird die Lage hier zu heiß. Den Scheiß, den ich hier bringe, ist mein Hobby, Hobby. Seit Tag 1 war schon immer nur mein Hobby, Hobby. Heute ist es mein Beruf, doch bleibt mein Hobby, Hobby. Ich bin da, wie gesagt, wirklich alles, Bruder, Bab. Den Scheiß, den ich hier bringe, ist mein Hobby, Hobby. Seit Tag 1 war schon immer nur mein Hobby, Hobby. Heute ist es mein Beruf, doch bleibt mein Hobby, Hobby. Ich bin da, wie gesagt, wirklich alles, Bruder, Bab.